Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. James Baldwin, einer der wichtigsten Autoren Amerikas im 20. Jahrhundert. Im Ghetto von Harlem aufgewachsen, war der Weg weit zum Autor von weltliterarischer Bedeutung. Baldwin hat den Rassismus und die sexuelle Doppelmoral der US-amerikanischen Gesellschaft sehr genau analysiert. Als schwarzer Homosexueller bekam er selbst den sozialen und psychischen Druck seiner Umgebung deutlich zu spüren. I have a dream that one day. Viele Afroamerikaner teilten Martin Luther Kings Traum. Die Überwindung der Unterdrückung, der Diskriminierung und sozialen Ungerechtigkeit in den Vereinigten Staaten. Widerstand. Gewaltfrei und mit zivilem Ungehorsam wollte King die Rassentrennung überwinden. 1964 erhielt er den Friedensnobelpreis. Selbst innerhalb der schwarzen Bürgerrechtsbewegung blieb Martin Luther Kings Strategie nicht unumstritten. Malcolm X etwa, Wortführer der Nation of Islam und Idol der sozialistisch-revolutionären Bewegung der Black Panthers, kritisierte den Weg der Gewaltfreiheit scharf. Die Weißen sind Teufel, denn sie handeln wie Teufel. Sie lynchen uns Schwarze und predigen dann Gewaltlosigkeit. Das Land der Freiheit. Nicht für die mit der falschen Hautfarbe. Lynchmorde im Süden. Postkarten mit Abbildungen der gehängten Schwarzen sind beliebte Souvenire. In den Bussen gibt es getrennte Sitze für Weiße und Schwarze. Als Analphabeten bleiben viele Farbige von den Wahlen ausgeschlossen. Gebildete Afroamerikaner sind nicht erwünscht. Den schwarzen Bürgerrechtsaktivisten Medgar Evers etwa hält man mit Waffengewalt von einer Gemeindewahl ab. Evers macht sich einen Namen durch die Organisation von Boykotten gegenüber rassistischen Händlern. Zum Beispiel einer Tankstellenkette, deren Toiletten ausschließlich von Weißen benutzt werden dürfen. I have a dream. Medgar Evers wird am 12. Juni 1963 umgebracht. Malcolm X wird am 21. Februar 1965 ermordet. Dr. Martin Luther King Jr. wird am 4. April 1968 erschossen. Die Anführer wurden ermordet. Martin wurde ermordet. Malcolm wurde ermordet. Medgar wurde ermordet. Die Black Panthers wurden zerstreut, die einen ermordet, die anderen ins Gefängnis gesteckt. Einige sind auf der Flucht, sagt James Baldwin 1978 rückblickend. Er ist nicht nur einer der bedeutendsten US-amerikanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, sondern auch eine Ikone der Gleichberechtigung aller Menschen, ungeachtet der Hautfarbe, der Herkunft oder der sexuellen Identität. Medgar Evers, Malcolm X und Martin Luther King waren Verbündete, seine Freunde. Die amerikanische Regierung, die amerikanische Bevölkerung hat Martin, Malcolm etc. einfach beseitigt. Die Black Panthers, alle, die in der Lage waren, ihnen Schwierigkeiten zu machen. Das sagt etwas über Amerika aus. Sie wollen nicht zuhören, sie wollen nicht verstehen. Und das hat etwas anderes hervorgebracht. Schweigen. Die Geschichte der Rassendiskriminierung und der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung im 20. Jahrhundert ist zugleich die Geschichte von James Baldwins Freunden. In einem 30-seitigen Textentwurf für den unvollendet gebliebenen Roman Remember This House entwirft Baldwin eine Geschichte der Schwarzen in den Vereinigten Staaten, erzählt anhand der Biografien des Menschenrechtsanwalts Medgar Evers, des Black Muslim Malcolm X und des Bürgerrechtlers Martin Luther King. I am not your Negro, lautet der Titel des Dokumentarfilms von Raoul Peck aus dem Jahr 2016, dessen Grundlage James Baldwins Romanskizze darstellt. In einer Collage aus Film- und Fernsehausschnitten beleuchtet er den Rassismus der amerikanischen Gesellschaft, folgt den Lebensgeschichten von Medgar Evers, Malcolm X und Martin Luther King und erzählt zugleich James Baldwins Biografie. Neben etlichen Filmpreisen wird I'm Not Your Negro in der Kategorie Bester Dokumentarfilm für den Oscar nominiert. Einer der besten Filme über die Bürgerrechtsbewegung, der je gemacht wurde. Steht in der britischen Tageszeitung The Guardian. Es ist beängstigend zu sehen, welche Aktualität Baldwins Analysen bis heute haben. Der Film macht klar, unter dem heutigen Präsidenten, der offen rassistische Stereotype propagiert, fängt der Kampf für Bürgerrechte noch einmal ganz neu an. Bemerkt Joachim Gärtner in Titel, Thesen, Temperamente 2017 anlässlich von Pecks Dokumentarfilm. Baldwins Antwort auf Rassismus ist nicht Integration. Seine Lösung lautet: Die Schwarzen müssen ihre eigene Identität in den Traum von einem neuen, gemeinsamen Amerika einbringen. Wenn die Welt über Kultur spricht, spricht sie gar nicht über Kultur. Sie spricht über Macht. Der Unterschied zwischen den afrikanischen Kulturen, die untergegangen sind, und den europäischen Kulturen, die zerfallen, ist, dass Europa die Macht hat. Und das ist der einzige Unterschied. Und es ist nicht so, dass die Europäer zivilisiert waren und die Afrikaner waren es nicht. Das ist eine Lüge. Antwortet Baldwin auf die Frage eines Schülers an der Black High School Auckland, ob die Afroamerikaner denn aus einer Kultur kämen, die mit der der Weißen gleichwertig sei. Baldwin war klar geworden, dass die Kultur, die er bewunderte, Shakespeare, Balzac, Bach oder Paris, nichts mit seiner Kultur zu tun hatte. Mein Vater war der Sohn eines Sklaven. Sein Name kommt von seinem Master. Jeder amerikanische Neger hat einen solchen Namen. Der Name von der Rechnung des Kaufes, wenn du verkauft wurdest und du Mr. Baldwins Nigger wurdest. Seine Mutter war aus Maryland in den freiheitsversprechenden Norden geflohen. Nein, die europäische Kultur, auf die die weißen Amerikaner voll Stolz blickten, war nicht seine Kultur. Doch bis zu dieser Einsicht, bis zur Einladung an Highschools, in Talkshows, bis er zum beachteten Schriftsteller wurde, zum ersten schwarzen Künstler auf dem Cover des Time Magazine, lag bereits ein weiter Weg hinter ihm. Alle hatten immer gesagt, John werde später mal Prediger, genau wie sein Vater. So oft war das gesagt worden, dass John es irgendwann selber glaubte, ohne jemals darüber nachzudenken. So beginnt James Baldwins erster Roman, sein schriftstellerischer Durchbruch aus dem Jahr 1953. Baldwin gibt seinem stark autobiografisch geprägten Erstling den Titel eines afroamerikanischen Spirituals. Go Tell It on the Mountain. James wird am 2. August 1924 in New York geboren. Seine Mutter ist alleinstehend. Seinen leiblichen Vater kennt er nicht. Als seine Mutter Emma schließlich den Fabrikarbeiter und Baptistenprediger David Baldwin heiratet, bekommt James seinen Nachnamen und im Laufe der Jahre 8 Geschwister. Sehr viel mehr bekommt er nicht. Er wächst auf im Ghetto von Harlem. Armut, Diskriminierung, das Gefühl von Minderwertigkeit. Ein-, zweimal schon war sein Geburtstag sang- und klanglos untergegangen. Keiner hatte herzlichen Glückwunsch gesagt oder ihm etwas geschenkt. Nicht einmal seine Mutter. Dazu der religiöse Fanatismus des Vaters, der die große Familie kaum ernähren kann. James' Vater versucht, die deprimierende und hoffnungslose Lebenssituation durch die Verheißungen eines besseren Lebens im Jenseits zu kompensieren. Neben den offensichtlichen Entsprechungen des Romans zu James' Leben ist das Buch vor allem ein bedrückendes Porträt der Lebenswirklichkeit im Harlem der 1930er Jahre. Schonungsloser Ausdruck eines Lebensgefühls. Ich hatte Angst vor dem Tod während der ersten Jahre meines Lebens. Angst vor den Weißen, vor weißer Gewalt, wie sie die Menschen in meinem Umfeld auf jede Art und Weise entwerteten und auch mich entwerteten. Und dass ich und Menschen, die mir nahe standen, tatsächlich entwertet wurden. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass man so etwas überleben kann. Zuflucht findet James im fanatischen Glauben seines Vaters zunächst und in der Literatur. Er beginnt als Jugendlicher in der Gemeinde des Vaters zu predigen und entwickelt sich zum leidenschaftlichen Leser und Stammgast der öffentlichen Bibliotheken New Yorks. Nach 3 Jahren als gefeierter Prediger wendet sich James 1941 von der Kirche ab. Er hält sie jetzt für eine Maske für den Hass, den Selbsthass und die Verzweiflung. Es ist der Bruch mit dem Vater. Nach dem Highschool-Abschluss verlässt James die Familie. Aus der Unordnung, die das Leben ist, jene Ordnung zu schaffen, die Kunst heißt, das ist die Aufgabe jedes Schriftstellers. James beschließt, sich dem Schreiben zu widmen. Mühsam hält er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, um seiner Berufung zu folgen. Ich möchte ein ehrlicher Mann und ein guter Schriftsteller sein. Er schreibt Artikel, Rezensionen und Essays und beginnt mit Go Tell It on the Mountain. Aber gerade mit der Arbeit an seinem ersten großen Erfolg kommt er zunächst nicht voran. James flieht nach Europa, nach Paris, dann vorübergehend in ein Schweizer Bergdorf. James flieht, um sich zu befreien. Aus der amerikanischen Geschichte, der Ungleichbehandlung, aus den Bildern und Klischees, von Weißen gemacht, die ihm sagen sollen, wer er ist und wie er zu sein hat. Die Normen und Gesetze, mit denen ihr konfrontiert seid und die viele von euch erkennbar und offensichtlich zum Opfer gemacht haben und andere von euch nicht so offensichtlich, aber ganz genauso zum Opfer gemacht haben, sind nicht die einzigen Normen, die es auf der Welt gibt. Er flieht auch, um sich zu befreien aus der Sprache, die er sich selbst durch die Lektüre von Henry James, Dostojewski oder Charles Dickens angeeignet hat. Er will seine Sprache wiederfinden, die Sprache der Schwarzen in Harlem. In den Schweizer Alpen fängt er an, sich zu schämen. Für das Bild, das die Weißen ihm von sich und seinen Brüdern und Schwestern aufgezwungen hatten. Die Scham macht seine Worte für ihn und die anderen unwahr. Und doch hört er jeden Tag die 2 Schallplatten, die er mitgenommen hat. Bessie Smith, die er so lange verachtet hat, weil sie mit ihrer Musik die Stereotypen der Weißen bedient. Bessie Smith starb 1937 an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Das Krankenhaus für Weiße nahm sie nicht auf. Sie verblutete. Sie hatte den Beat, den ich suchte. Den Herzschlag, um den es mir ging. James legt die Scham ab und findet seine eigene Sprache. Go Tell It on the Mountain wird zum Befreiungsschlag. Für ihn und für alle schwarzen Amerikaner, die nach ihm kommen. Mutig und gleichzeitig so empfindsam. Da ist alles dabei, von Wut bis zu einer seltenen Zärtlichkeit. Urteilt Paul Auster, einer der profiliertesten US-amerikanischen Schriftsteller. James Baldwin ist überall. Das Time Magazine. Baldwin hält uns existenziell Menschliches vor Augen. Die FAZ, anlässlich der deutschen Neuübersetzung des DTV-Verlages 2018. Auch seinen 2. Roman verfasst James im selbstgewählten europäischen Exil. Hätte ich ihn nicht geschrieben, hätte ich aufgehört zu schreiben. Giovanni's Room, Giovanni's Zimmer. Ein Beziehungsdrama. Packend, auffühlend. Die Protagonisten der Handlung sind Weiße. Sie sind verliebt. Und sie sind Männer. Man warnt James. Die Schilderungen der Liebesszenen unter Männern würden ihn seine Karriere kosten. Noch dazu ist offensichtlich, dass James mit der Identitätssuche seines Romanhelden in einer homosexuellen Beziehung seine eigene Homosexualität thematisiert. Die Veröffentlichung 1956 gerät zum Skandal. In dem Buch geht es um Weiße. Geschrieben von einem Schwarzen. Einem Nigger. I'm not a nigger. I'm a man. Aber ich bin kein Nigger. Ich bin ein Mensch. Und die einsamen, unglücklichen Männer im Roman sind schwul. Der schwarze Autor, James Baldwin, ist schwul. Schwul? Schwul ist für mich ein Verb. Ich schlafe mit Männern, ja. Aber das, was ich bin, ist doch einiges mehr als das Wort schwul. Schwarz. Schwul. James verweigert sich dem Schubladendenken einer heterosexuell weiß dominierten Kultur und räumt zugleich unumwunden ein, die Verunsicherung über die eigene Sexualität sei für ihn der Impuls gewesen, Giovanni's Room zu schreiben. Warum? Weil es mir Angst einjagte. James ist in einer Gesellschaft aufgewachsen, die ihn zwingen will, sich wegen seiner Hautfarbe minderwertig zu fühlen, sich wegen seiner sexuellen Orientierung wieder natürlich zu fühlen. Eine Gesellschaft, die ihn drängt, Scham und Angst zu empfinden. Beides nimmt James als Ausgangspunkt, um zu schreiben. Er überwindet die ihm aufgebürdete Scham und Angst literarisch. Die wegen seiner Hautfarbe in Go Tell It on the Mountain. Die wegen seiner Homosexualität in Giovanni's Room. In den USA schlägt 1955/56 die Geburtsstunde der Bürgerrechtsbewegung. Rosa Parks wird verhaftet, weil sie sich weigert, ihren Platz im Bus für einen Weißen zu räumen. Die afroamerikanische Bevölkerung von Montgomery in Alabama boykottiert daraufhin das Busunternehmen. Der Anführer des Boykotts? Martin Luther King. 1957 verwehrt ein empörter Mob in Little Rock, Arkansas, 9 schwarzen Schülern den Zugang zur Highschool, die bis dahin ausschließlich von Weißen besucht worden war. Wir gehen nicht mit Negern in die Schule, steht auf den Plakaten weißer Demonstranten. Sobald ein Negerkind die Schule betritt, sollten alle ehrbaren, liebenden Eltern ihr weißes Kind von dieser zerstörerischen Schule nehmen, ruft Leander Perez vom White Citizens Council, einer Organisation, die die Ideologie einer weißen Vorherrschaft vertritt, öffentlich auf. Eine besorgte weiße Mutter spricht in die Fernsehkamera: Gott vergibt Mord und er vergibt Ehebruch. Aber er ist sehr zornig und bestraft alle, die für Integration sind. In Charlotte, North Carolina, geht die dunkelhäutige 15-jährige Dorothy Counts einsam durch die schäumende weiße Menge zur Schule. Verspottet, angebrüllt, bespuckt. Damals sah ich das Foto an jedem Zeitungskiosk auf diesem breiten, von Bäumen gesäumten Boulevard in Paris. Unbeschreiblicher Stolz, Anspannung und Qual standen diesem Mädchen ins Gesicht geschrieben, als sie sich dem Hort des Lernens näherte und die Geschichte sie hinter ihrem Rücken verhöhnte. Es machte mich zornig. Es erfüllte mich mit Hass und Mitleid. Und es beschämte mich. Einer von uns hätte ihr beistehen sollen. An diesem sonnigen Nachmittag wurde mir bewusst, dass ich Frankreich verlassen würde. Alle anderen leisteten ihren Beitrag. Und es war an der Zeit, dass ich nach Hause zurückkehrte und meinen leistete. Zurück in den Staaten widmet sich James mit voller Kraft dem Engagement für die Bürgerrechtsbewegung. Seine Essays, seine Reden, gewinnen einen bedeutsamen Einfluss. Ganz besonders sein Essay »The Fire Next Time«, in der deutschen Übersetzung 100 Jahre Freiheit ohne Gleichberechtigung. Im Bereich der Macht ist das Christentum mit hemmungsloser Anmaßung und Grausamkeit vorgegangen. Der christliche Glaube wurde dem Besiegten aufgezwungen und die christliche Kirche heiligte und bejubelte die Siege der Fahne. Jeder, der ein wirklich sittliches, menschliches Wesen werden will, muss sich zunächst von allen Verboten, Verbrechen und Heucheleien der christlichen Kirche befreien. Der Begriff Gott ist nur dann gültig und nützlich, wenn er uns größer, freier und liebesfähiger machen kann. Wenn Gott das nicht kann, ist es Zeit, dass wir ihn loswerden. Baldwin sieht den Ursprung des Rassismus in Amerika im Christentum. Die Schwarzen darin als die Verfluchten, verurteilt zur Sklaverei. Obwohl James ausdrücklich keine Protestliteratur schreiben will, gelingt es ihm in seinen fiktiven Texten nicht wirklich, künstlerische Distanz mit dem Ausdruck des politischen Protestes zu verbinden. Im Gegensatz zu den meisten anderen afroamerikanischen Schriftstellern bleibt James aber optimistisch. Er hält die ethnischen Konflikte in den Staaten langfristig für überwindbar. Sein Optimismus wird durch die Ermordung von Medgar Evers, Malcolm X und Martin Luther King auf eine harte Probe gestellt. Der amerikanische Traum ist ausgeträumt. Alle Hoffnung dahin? Ich kann kein Pessimist sein, denn ich bin am Leben. Pessimist sein bedeutet, das Leben als akademische Frage aufzufassen. Deshalb bin ich gezwungen, Optimist zu sein, zu glauben, wir können überleben, was auch immer wir überleben müssen. Doch seine Rolle hat sich gewandelt. Er begreift sich fortan als einen Zeitzeugen der Bürgerrechtsbewegung, der seine Erlebnisse niederschreibt. Nicht als Dokumentation, sondern als persönliches Buch und Zeugenaussage. Sein Spätwerk bemüht sich darum, neue positive Selbstbilder für die Schwarzen zu entwerfen. Beispielsweise, indem er die schwarze Musiktradition von Gospel und Spiritual als Ausdruck von Schmerz und Leid deutet. Im Alter von 63 Jahren stirbt James Baldwin am 1. Dezember 1987 in Frankreich an Krebs. Und jetzt ist James Baldwin überall. Im Kino, in Raoul Pecks Dokumentarfilm I'm Not Your Negro, in Barry Jenkins Filmdrama If Beale Street Could Talk, nach James Baldwins gleichnamigem Roman. Auf den Plakaten der Menschenrechtsbewegung Black Lives Matter. Beyoncé zitiert ihn in ihren Musikvideos. James Baldwin scheint aktueller denn je. Dank der Politik von Präsident Donald Trump. Der gewählt wurde aus Hass und Ablehnung gegenüber seinem schwarzen Vorgänger Barack Obama. Meint der amerikanische Journalist und Autor Ta-Nehisi Coates. Polizeigewalt gegen Schwarze. Rassenunruhen wie in Ferguson 2014. Nachdem der 18-jährige afroamerikanische Schüler Michael Brown von der Polizei erschossen wurde. Die rechtsextremen Ausschreitungen in Charlottesville 2017. James Baldwins Frage ist unbeantwortet geblieben. Die Weißen müssen versuchen, in ihrem eigenen Herzen zu finden, warum es je nötig war, einen Nigger zu haben. Denn ich bin kein Nigger, ich bin ein Mensch. Wer glaubt, ich sei ein Nigger, der braucht einen. Wenn ich nicht der Nigger bin und ihr ihn erfunden habt, ihr, die Weißen, müsst ihr herausfinden, warum. James Baldwin. Frank Halbach porträtierte einen der bedeutendsten US-amerikanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, der weit über die Grenzen der Vereinigten Staaten hinaus bekannt ist. Es sprachen Hemmer Michel, Thomas Leubel und Jochen Striebeck. Ton und Technik Lydia Schön-Krimmer. Regie führte Frank Halbach. Redaktion Andrea Breu. Eine weitere Podcast-Episode von Radio Wissen.